Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Das gruseligste Event, das dieses Jahr an Halloween stattfinden wird, ist ein Online-Event des Massachusetts Institute of Technology. Puh, das heißt MIT, ne? Also kurz das Institute. Das ist ja die Talentschmiede für die besten Ingenieure, Programmierer und Wissenschaftler der Welt. Und die haben sich dieses Jahr ein Experiment ausgedacht, bei dem wir das ganze Internet einen echten Menschen fernsteuern können. Netzreporterin Martina Schulte, was soll da denn genau passieren? Also das Projekt trägt den schönen Namen Be Me und hört sich an wie eine Episode aus der Fernsehshow Black Mirror, wo uns ja auf so eine bitterböse Art und Weise unsere eigene digitale Zukunft um die Ohren gehauen wird. Und Be Me ist laut Selbstdarstellung der Uni ein Massive Immersive Social Game, das einen Blick auf Menschen in der digitalen Ära werfen will. Inwiefern? Also was passiert da denn? Also nachts um 11 Eastern Time an Halloween, das wäre dann bei uns 5 Uhr morgens am nächsten Tag, gibt ein echter menschlicher Schauspieler seinen freien Willen auf und überlässt sich uns, den Internetnutzern. Das heißt, wir können darüber entscheiden, was er machen wird. Also in seinem realen Leben, was er mit seinem Leben macht. Nee, das ist in einem Game-Setting, das auf dem MIT-Campus spielt. Der Verhaltensforscher Niccolo Pescetelli, der am MIT Kollektive Intelligenz studiert und der eben einer der Initiatoren von Be Me ist, der hat dem Business Insider vorab schon mal ein bisschen was verraten, in was für einer Story der Schauspieler unterwegs ist. In dem Spiel geht es halt um eine teuflische künstliche Intelligenz namens Zoogt und die wurde versehentlich aus dem Labor freigesetzt. Also wie, weiß ich jetzt auch nicht, weil das waren jetzt etwas dürre Informationen, die vorher rausgegeben haben. Also irgendwie ist jedenfalls ausgebüxt und die weltweiten Internetnutzer, also wir sind jetzt quasi aufgerufen, dem Schauspieler dabei zu helfen, die künstliche Intelligenz zu besiegen. Und der Schauspieler ist eben dabei auch einer der Protagonisten der Story. Und wenn wir es halt nicht schaffen, Zoog zu besiegen, dann hat das eben katastrophale Folgen für die Menschheit. Aber wir Internet-User können den Schauspieler alles machen lassen, oder wie? Also es gab wohl mal eine Folge, eine Black Mirror-Episode, in der der britische Premierminister von der Öffentlichkeit gezwungen wurde, mit einem Schwein zu kopulieren. Du meinst, ob sowas dann... Können wir sowas auch? Also ganz so krass dürfte es nicht werden. Also Niccolo Pescetelli sagt, dass es ganz klare Grenzen geben wird. Also alles, was gegen das Gesetz verstößt, den Schauspieler, dessen Privatsphäre oder sein Selbstbild verletzen könnte, ist strikt verboten, aber alles andere ist erlaubt. Und wie können wir mitmachen? Also du kannst halt zu Be Me, also zum MIT Media Lab surfen und da gibt es halt ein Control Panel, da kannst du halt Befehle eingeben. Also zum Beispiel kannst du dem Schauspieler sagen, mach Kaffee, öffne eine Tür, renn weg oder zieh doch mal den Stecker, du Trottel, von dem Computer, in dem sich die KI gerade eingenistet hat, dann ist sie doch tot. Gleichzeitig siehst du eine Liste mit den Befehlen, die andere User an dieser Stelle geben wollen und du kannst dann wie bei Reddit so einen Befehl hoch oder runter voten. Und das Kommando, das es halt an die Spitze schafft, wird umgesetzt. Wenn du keine Lust mehr hast, aktiv mitzuspielen, kannst du auch einfach nur zugucken. Das ganze Ding wird nämlich auch live gestreamt unter beme.online und soll 2 Stunden dauern. Das mit dem Stecker, Martina, ist wahrscheinlich die Lösung. Ne? Das ist auf jeden Fall die Lösung. Ist ganz einfach. Und dieses Experiment soll irgendwie Unterhaltung sein, aber wahrscheinlich auch irgendwie mahnend. Moralisch, oder? Genau so sieht's aus. Also es geht natürlich um Halloween-Spaß, aber gleichzeitig geht es natürlich auch darum, uns gewisse Wahrheiten vor Augen zu halten, also über uns, über unsere digitale Gesellschaft. Da geht es natürlich um Themen wie Ethik, Privatsphäre. Es geht auch darum, wie weit gehen wir für ein bisschen Unterhaltung. Also wie crazy sind die Leute drauf? Was muss dieser arme Typ jetzt machen? Was für Befehle werden da hochgevotet? Im Endeffekt geht es bei dem Experiment auch darum, rauszufinden, ob die Menschheit sich im Ernstfall zusammenreißen kann und in der Lage ist, die gemeine künstliche Intelligenz zu besiegen oder ob ein paar durchgeknallte Troller und Hater alles kaputt machen und den ganzen Planeten ins Verderben stürzen. Und dann sind wir wieder, wie ich finde, bei einem sehr realistischen Szenario. Ja, allerdings. Wenn man sich so die Nachrichten Richtig. So wie gerade gewählt wird dieser Tage in der Welt, steht es nicht gut um uns. Aber gerade wenn ich auch bei so einem Internetspiel mitmache, dann will ich natürlich ja nicht dem beim Kaffeekochen zugucken, sondern dann werden wahrscheinlich auch Sachen hochgevotet, die total absurd sind. Na klar. Könnte ich mir vorstellen. Nun denn, viel Spaß! Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?